Telekom Fernsprecher Cottbuser Damm, Ecke Obernstraße, Hermannplatz in Radio Aporie. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören neben einigen verschmutzten Zetteln eine Plastikflasche Biomilch der Marke McDonald's. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ansonsten neben dem ganzen Müll hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.